Deutschlandfunk Kultur Tonart. Ich glaube, es war der Musiker Prince, der mal gesagt hat, um einen Song zu einem Hit zu machen, muss der Songtitel mindestens 15 Mal in einem Song auftauchen. Camille, die wir hier gerade eben gehört haben, hat sich das zu Herzen genommen. Mars is no fun. Zeit für einen echten Newcomer hier im Deutschlandfunk Kultur. Der ist Franzose, heißt Tivayo und er klingt so erfahren und selbstbewusst und amerikanisch, dass man kaum glauben kann, dass er tatsächlich aus Frankreich kommt. Gerade hat er sein erstes Album fertiggestellt. The Gypsy Soul of Tivayo wird heute veröffentlicht und es klingt so. Living this life like every man. Someone to love. Musik von Tivayo, Sänger, Gitarrist, Songschreiber. Was treibt den jungen Franzosen? Er ist 30, beziehungsweise Anfang 30. Was treibt ihn an? Was hat ihn zur Musik gebracht? Das konnte ich vor der Sendung mit ihm besprechen. Meine erste Frage, Tivayo, was bedeutet der Name? Ist das ein Künstlername? It's an artist name. It comes from a nickname. It's from my first travel in the US. And I met this guy and he called me... The young old, because I look young and I have this crunchy tone in my voice. So I came back to France and I just, I was searching for a name and I liked the idea of the young old. So I kept T-Y-O. I wanted something shorter, so I just did T-Y-O, you know, from the initials. Yeah. Also das Ganze ist aus einem Spitznamen entstanden, dieser Tivayo-Name. Er war in den USA und dort wurde er so bezeichnet als der junge Typ, der irgendwie alt ist, der alt klingt. Also nicht im negativen Sinne, sondern der etwas Altes, Weises in der Stimme hat, weil die Stimme auch so ein bisschen brüchig manchmal ist, was sie ja auch interessant macht. Und so ist dann über die Abkürzung Tivayo dieser Spitzname entstanden. Sie kommen, so heißt es von ihrer Plattenfirma, aus der Pariser Vorstadt. Sie klingen aber eher nach Südstaaten, USA, nach Blues und Soul und Gospel. Wo kommt das her? Yeah, the first thing is that I received a lot of blues and jazz music at home when I was a kid. So my parents, they were listening to a lot of blues and jazz. Then when I was a teenager, I started to be interested in Jamaican music. So I've been a reggae fan, so listening to a lot of Jamaican music and playing in several reggae bands, ska bands, you know, fusion bands. Then I've been traveling a lot and regularly to the US in the north and then most of the time in the south. So I think it's a mix of all these things. Drei verschiedene Einflüsse kann man eigentlich da in seiner Musik wiederfinden, sagte Tivayo gerade. Das eine ist, als er aufgewachsen ist, seine Eltern haben viele Jazz- und Bluesplatten zu Hause gehört. John Coltrane habe ich zum Beispiel gelesen irgendwo, war dort ein großes Thema. Dann ist er selber in seiner Teenagerzeit ein großer Reggae-Fan gewesen, viel jamaikanische Musik gehört. Und jetzt zum Schluss, die letzten Jahre vor diesem Album, ist er viel in der Welt herumgereist, aber eben auch vor allem in den USA, erst in den Nordstaaten, dann später in den Südstaaten und hat dort viel von der Musik und der Kultur aufgesogen. Es ist aber auch etwas Modernes in ihren Songs. War das das Ziel, Altes und Neues miteinander zu verbinden? You know, I built my sound on this old school kind of vibe, soul music, and Jamaican music. I've been listening to a lot of late 60s and early 70s stuff. But you're right. I actually really trying to. It's a nice image. You said it, just having this bridge between this heritage and I mean our generation. You know, our current world. So yeah, this is it. We've been. I think in terms of melodies, the main structure of the songs. It's kind of old school, but the sound is pretty ballsy, you know. And we've been working really hard on it to make it sound like, you know, different and actual. Also es ist in der Tat eine Brücke zwischen Alt und Neu, die in der Musik von Tivayo, der hier in der Tonart am Nachmittag zu Gast ist, diese Brücke baut zwischen Alt und Neu eben. Zum einen das, was er eben in seiner Jugend aufgesogen hat, dieses Reggae-Feeling oder auch Blues-artige Songs und dann aber eben dieses Element da reinzubekommen, dass es nicht nur nach früher klingt, sondern dass es eben auch nach heute bekommt. Was hat es denn mit dem Titel Ihrer Platte auf sich? Gypsy Soul of Tivayo, die Zigeunerseele des Tivayo, so könnte man das übersetzen, wobei Gypsy ähnlich wie Zigeuner im Deutschen kein so ganz unbelastetes Wort ist. Wieso dieser Titel? It has a double sense. First of all, it's about the fact that this music is basically soul music, but it's influenced by many places. You know, it's not only like southern soul or northern soul or you know, or Jamaican music. Because actually, I'm a French guy, and I grew up mixing all these influences in my sound. So it's about the fact that this music is a journey, you know, through this different inspiration. So first of all, it refers to this journey. So being a bohemian, a gypsy, something that travels. And in the meantime, this name comes from Mark, actually, because we were in the studio and one of this morning he called me, hey, you look like a gypsy, because I'm a small guy and I have brown, dark hair, kind of skinny, you know, and you know, so yeah, we thought, hey, it's cool, you know, Gypsy Soul, it sounds good, so that's it. Mm-hmm. Ganz interessante Geschichte, die er über den Albumtitel hier gerade erzählt hat, The Gypsy Soul of Tivayo. Auf der einen Seite geht es ihm eben darum, schon so grundsätzlich so etwas wie Soul Music zu machen, die aber eben aus ganz vielen Quellen sich speist. Eben da kommt der Reggae und der Blues und der Jazz und geht eben in diesen Soul dazu, so wie eben ja so eine Gypsy-artige Anmutung. Ein Gypsy, ein Zigeuner, bekannt dafür, dass sie in der Welt herumreisen, so ist das gemeint. Und er hat eben in der ganzen Welt die Einflüsse für dieses Album zusammengenommen. Auf der anderen Seite, sein Produzent Mark Neal hat eines Morgens zu ihm gesagt, hey, du siehst aus wie ein Gypsy. Du bist so ein bisschen, du hast diese dunklen Haare, die so ein bisschen verwuschelt sind. Du bist eher klein und zierlich und wirkst in diesem Augenblick gerade so wie ein Gypsy. Und das hat Tivayo so gut gefallen, dass er eben dann diesen Albumtitel gewählt hat. Tivayo hier im Deutschlandfunk Kultur, vielen Dank für den Besuch in der Tonart. Thanks very much for coming. Danke. Tschüss. Tschüss. Und dann hat er auch noch einen seiner Songs bei uns im Studio hier im Deutschlandfunk Kultur eingespielt. Wild heißt der, ist aber gar nicht so wild. When Ma told me on a bright sunny day, well, yeah, yeah, my dear son, take care, 'cause this world goes crazy, crazy. Some strange winds are blowing on the heart of the city. Well, yeah, yeah, we're stronger and stronger, whoa, day after day, this world is wild, oh, wild, so wild, back to the bone, this world is wild, oh, wild. So wild, So I bow to the bone. And when the lights are down in the streets feels wrong. Well, yeah, yeah. Hatred spreads like a virus, and many feel abandoned. Well, yeah, yeah. Liars and speakers are still acting like clowns. Well, yeah, yeah. Will it take a revolution for a change to come? A change to come. This world is wild, oh wild, so wild, so wild. Bow to the bone. This world is wild, oh wild, so wild, so wild. Bow to the bone. Bow to the bone. Why to the bone? Kivayo mit einer exklusiven Version seines Songs Wild bei uns im Studio gespielt und aufgenommen. Und wer den jungen Franzosen live erleben will, in der zweiten Märzhälfte kommt er für eine Handvoll Konzerte nach Deutschland.